Gedanke. Stillhalten. Sich etwas zurückzuhalten soll der Anfang von allem Möglichen sein. Sonst werden die Töpfe bald überfüllt sein. Dann hat das Kochen einer Speise keinen Spaß gemacht. Das Einhalten der Sorgfalt im Umgang mit sich selbst bringt Erstaunliches bei uns zutage.